Wasser frei ist vor Abteilungsplan. Es schaut aus, hat es bleibt voll Hoffnung zu Millionen. Ihr Pfad für Freiheit und für Brot bringt an. Hey!